Der Landesleiter der Arbeiterpartei Mexikos, Alberto Anaya Gutierrez, richtete jüngst an Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee zum Jahrestag seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas ein Glückwunschtelegramm. Darin hieß es, er habe während seines Besuches in der DVJK im April mit eigenen Augen die große Militärkraft und die Macht der einmütigen Geschlossenheit, die die Partei der Arbeit Koreas unter der klugen Führung von Genossen Kim Jong-un erzielt habe, genau bestätigt. Er sei überzeugt davon, dass die Partei der Arbeit Koreas unter der Führung von Kim Jong-un bei der Verteidigung des Sozialismus und beim Aufbau einer Wirtschaftsmacht stets den Sieg erringen werde. Er wünschte dann dem Genossen Kim Jong-un viel Erfolg in seiner wichtigen Arbeit für die Führung der Partei der Arbeit Koreas und der DVJK.